Sterbekind von Sebastian Reimann. Ein Kind. Unsere Geschichte beginnt traurig. Eine Tragödie, die kaum bemerkt, doch alles durcheinanderwürfelte, was so geordnet schien. Es geschieht so, wie es dieser Tage oft passiert, durch einen Autounfall. In diesem Auto saß die Familie Nowak, die gerade auf dem Weg zur Beerdigung ihres ältesten Sohnes war. Das Auto überschlug sich und lediglich die Tochter, das einzige verbliebene Kind der Nowaks, überlebte, wenn auch nur knapp. Wir überspringen nun den Teil, bis der Krankenwagen kam und wie die Ärzte im Krankenhaus um das Leben aller kämpften, und kommen zu dem Teil, an dem die Krankenschwester Grete Anders das Krankenhaus betritt, um ihren Dienst zu beginnen. Grete Anders ist eine kleine Frau mit strengen Augen. Allerdings war sie längst nicht so streng, wie sie aussah. Aber dieses strenge Aussehen half ihr oft beim Umgang mit ihren beiden Jungs und schwierigen Patienten. Auf die Jungs komme ich später noch zu sprechen. Greta spürte es gleich, als sie das Krankenhaus betrat, dass sie heute wieder viel zu tun haben würde. Dazu brauchte sie nicht erst die hektisch rennenden Schwestern zu sehen oder die gestressten Ärzte. Einer dieser Ärzte grüßte sie kurz angebunden. »Guten Abend, Greta. Schönes Wochenende gehabt?« Es war mehr eine Geste der Höflichkeit als wirkliches Interesse, zumal er gar nicht auf eine Antwort zu warten schien. Greta sah den Arzt an und antwortete höflich: »Danke sehr, Dr. Schwanstedt. Hab mich gut erholt.« »Ich soll Ihnen ausrichten, Sie mögen doch bitte Ihrer Tochter Grüße sagen. Von Nick, Sie wissen schon.« Das Thema schien beide etwas nervös zu machen, und man sah deutlich, dass Greta es nur ausgesprochen hatte, um Nick, der einer ihrer Söhne war, einen Gefallen zu tun und ihn nicht zu enttäuschen. »Oh!« Dr. Schwanstedt, der mit dieser Antwort völlig überrumpelt wurde, murmelte: »Ja, natürlich, Nick, großartiger Junge.« Greta sah, dass der Doktor in Eile war. Sie setzte ihren Weg auf die Intensivstation fort. Sie war schon fast um die Ecke, als Dr. Schwanstedt rief: »Ach, Greta!« Die Krankenschwester drehte sich überrascht um. »Ja?« »Ist Balthasar noch im Haus?« Balthasar, den die meisten einfach nur Balti nannten, war Gretas Mann. Er arbeitete ebenfalls im Krankenhaus. Er war dort Hausmeister. »Ja, er sagte, er wolle heute Abend die Heizung überprüfen. Irgendwas scheint mit der Temperaturregulierung auf Station 2 nicht zu stimmen.« »Ah, sehr gut. Sagen Sie ihm, er soll ein Auge auf unsere Freunde haben. Wir hatten heute eine wirklich schlimme Neuaufnahme.« Der Doktor sah sie vielsagend an. Schwester Greta verstand. Dr. Schwanstedt musste den Satz nicht erst zu Ende sprechen. Natürlich würde sie es ihrem Mann ausrichten. Sie griff sofort in ihre Tasche, und während sie wieder auf dem Weg zu ihrer Station war, gab sie eilig eine Nachricht in ihren Pager und schickte sie ihrem Mann. Wie erwartet herrschte auf der Intensivstation ein reges, um nicht zu sagen aufgeregtes Treiben. Eine Kollegin von ihr, Ingrid, zog sie kurz zur Seite. »Also in aller Kürze«, sagte Ingrid im professionellen Ton und sah Greta ruhig an. »Wir haben heute zwei schwere Arbeitsunfälle in den Zimmern 4 und 7. Darum kümmert sich heute Heike. Du gehst bitte in Zimmer 3. Dort liegt Anne Nowak, 9 Jahre alt, schwerer Verkehrsunfall. Die Ärzte haben sie soweit stabil bekommen, aber sie ist noch nicht über den Berg.« Ingrid seufzte, und Greta sah, dass nach all den Jahren der Arbeit auf der Intensivstation solche Fälle ihrer Kollegin immer noch zu schaffen machten. Genau wie ihr. »In Ordnung«, sagte Greta ruhig, wünschte Ingrid einen schönen Feierabend und ging geradewegs in das Zimmer Nummer 3. Das arme Ding. Schwester Greta schüttelte mitleidig den Kopf und trat näher an das Bett heran. Ihre Augen huschten über die angeschlossenen Geräte. Die Zahlen waren niedrig, zeigten aber genau das, was Ingrid ihr schon gesagt hatte. Sie war stabil. Vorsichtig überprüfte sie die vielen Schläuche, die in das Mädchen drangen, und rückte sie zurecht. Greta nahm die Akte, die am Fußende des Bettes hing, und begann zu lesen. Anne Nowak, mehrere Brüche an Armen, Beinen, Rippen, das Becken zertrümmert, die Lunge kollabiert, las sie. Dann sah sie sich das Mädchen an und streichelte ihr sanft über den Kopf. Nein, über den Berg war sie noch lange nicht. Greta lächelte traurig, wie hübsch sie war mit ihren schwarzen Locken und der kleinen Stupsnase. »Geh noch nicht«, flüsterte Greta gedankenverloren dem Mädchen zu. Plötzlich wurde es etwas kühler im Raum. Ein kalter Lufthauch streifte Greta. Sie wusste, woher er kam, und drehte sich um. Zwei Gestalten stellten sich neben das Bett. Sie machten weder Geräusch, noch sprachen sie ein Wort. Sie waren durchsichtig. Ein Mann und eine Frau, erkannte Greta, und niemand musste ihr erklären, wer sie waren. Der Geist der Frau berührte liebevoll den Arm des Mädchens, und Schatten von Tränen liefen an ihrem schönen Gesicht herunter. Der Mann neben ihr rührte sich nicht und stand nur da wie ein Echo des Menschen, der er einmal war. Greta beobachtete schweigend die Szene, die sich vor ihren Augen abspielte. Es war unnötig, jemand zu rufen. Die zwei, die dort am Bett standen, waren tot und niemand außer ihr hätte sie sehen können. Die Mutter des Kindes, denn das war der eine Geist, sah Greta bittend an. »Dürfen wir noch ein wenig bleiben? Nur um sicher zu gehen?« Greta schüttelte still den Kopf. »Nur noch ein paar Minuten?« Die Stimme der Frau klang gedämpft, ein Wispern in der Ferne. »Leider nein, es geht nicht«, sagte Greta, und es fiel ihr schwer, das zu sagen. Aber so waren die Regeln nun einmal. Es kam immer wieder vor, dass es den Verstorbenen schwer fiel, die Welt zu verlassen, insbesondere wenn sie geliebte Menschen zurücklassen mussten, wie hier in diesem Fall. Und so schwer es auch war, die beiden mussten jetzt gehen. Der Geist des Mannes nickte traurig. »Sie hat recht, Sarah. Die Schwester wird auf sie aufpassen. Das werden sie doch.« Er sah sie fragend an. »Natürlich.« Gretas Stimme war leise und abgehackt. »Sie mag Blumen«, flüsterte Sarahs Geist. Dann gingen beide aus dem Raum. Kurz vorher drehte sich der Mann noch einmal um. »Wo geht's lang?« Mit einem Ton, der eine gewisse Gewohnheit im Umgang mit dieser Frage verriet, sagte Greta, »Gehen Sie nur aus dem Krankenhaus hinaus. Mein Mann wartet dort bereits auf Sie.« Dann waren die beiden endgültig verschwunden. Noch einmal streichelte Greta sanft die Wange des Mädchens und ging hinaus auf den Flur. »Hättet ihr nicht wenigstens einen von ihren Eltern leben lassen können?« murmelte sie zur Decke gewandt. Natürlich würde sie keine Antwort bekommen, was aber nicht hieß, dass niemand sie hörte. Dann sah sich Greta um, ob keiner in der Nähe war, und flüsterte, »Kakko!« Ein leiser Windhauch wehte über den Flur und eine weitere durchsichtige Gestalt erschien. Es war ein kleiner, hagerer Geist mit fröhlichen Augen. Er hatte einen Zylinder auf, der ihm schief über das Gesicht hing und war ziemlich zerlumpt gekleidet, eine ärmliche Gestalt. Dennoch schien es, als würde er ständig lächeln. Er nahm eine geisterhafte Zigarre aus dem Mund und fragte ungekümmert, »Was gibt's denn?« Greta sah erleichtert auf den Geist. »Hör mal, ich brauch dich heute Nacht, da liegt ein Mädchen in dem Zimmer. Sie ist 9 und es ist ungewiss, ob sie noch überlebt. Falls sie stirbt, möchte ich, dass du sie zum Tor bringst. Ihre Eltern sind schon durch. Sie wird Angst haben, also sei nett zu ihr.« Kakku sah sie mit gespieltem Entsetzen an. »Also wirklich, was soll denn das? Ich bin immer nett.« Greta winkte nur ab. »Tu nicht zu dumm und pass bitte auf die Kleine auf.« Der Geist kicherte und flog in das Zimmer hinein. Als sie sicher war, dass der Geist sie nicht mehr sah, huschte ein Lächeln über Gretas Lippen. Jetzt war das Kind wirklich bestens versorgt, das wusste sie. Und so verging eine Woche, in der Anne im Koma lag. Ihr Körper begann entgegen aller Erwartungen zu heilen. Bald schon stellten die Ärzte fest, dass sie keine bleibenden Schäden zurückbehalten würde. Sie musste nur noch aus dem Koma erwachen. Ein kleines Wunder. Während dieser Zeit verließ Kakko nicht einmal das Zimmer, und so kam es, dass er es war, der sah, wie Anne das erste Mal die Augen öffnete. Es war schwierig für Anne, etwas zu erkennen. Erschrocken riss sie die Augen auf. Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Sie versuchte, sich zu orientieren und kniff die Augen etwas zusammen, um wenigstens etwas zu erkennen. Ohne Erfolg. Ihre Sicht blieb unklar, wie in einem Nebel. Dann kam der Schmerz. Wie ein Blitz schlug er zu und durchdrang ihren Körper. Sie schrie leise auf und Tränen schossen ihr in die Augen. Wo war sie bloß? Alles war weiß. Nur ein regelmäßiges Piepen durchdrang den ansonsten stillen Raum. Kleine, verschwommene Punkte aus Rot und Grün und Blau tauchten am Rande ihres Blickfelds auf. Angestrengt versuchte Anne, den Kopf zu bewegen. Ein Gewicht wie ein Sack Steine stemmte sich gegen diesen Versuch und Schweißperlen bildeten sich auf ihrer Stirn. Schließlich gelang es ihr, den Kopf ein klein wenig zu bewegen. Ihr Atem wurde etwas schneller und sie spürte, wie ihr Blut langsam in Bewegung kam. »Ein Krankenhaus«, dachte Anne. »Wieso bin ich in einem Krankenhaus?« Die Tränen hatten den Schleier vor ihren Augen weggespült und sie sah nun deutlich die Geräte um sich herum. Angestrengt versuchte sie, sich zu erinnern. Sie hatte Eltern, ein Zuhause, ging zur Schule. Ihre Freundin hieß Tine und sie hasste Mathe. Ihr Vater hieß Stefan und ihre Mutter Sarah. Ihr Gedächtnis funktionierte. Dann stockte sie. Sie hatte auch einen Bruder, Chris. Sie waren auf dem Weg zu ihm gewesen. Wieder schossen Tränen in ihre Augen und der Schmerz überflutete sie wie ein Ozean. Chris war gestorben. Sie waren auf dem Weg zu seiner Beerdigung gewesen. Aber wieso war sie nicht dort? Hatte sie etwa einen Zusammenbruch gehabt? Lag sie deshalb hier? Unmöglich. Nach einem Nervenzusammenbruch hatte man nicht solche Schmerzen. Anne sah an sich herunter und voller Entsetzen bemerkte sie die Schläuche und den Gips an ihrem Körper. Beide Beine und der rechte Arm. Angst durchdrang nun jede Faser ihres Körpers. Sie fühlte, wie ihr Brustkorb wehtat und wie sie sich der Schmerz auf alle Gliedmaßen verteilte. Was sonst außer einem Unfall hätte sie so herrichten können? Ihr ganzer Körper war ja geschienen und vergipst. Lediglich der Kopf und der linke Arm ließen sich bewegen. »Autsch«, rief sie, als sie versuchte, sich aufzurichten. Wenn es weh tut, kam es ihr in den Sinn, würde alles wieder in Ordnung kommen. Das hatte ihr Vater einmal gesagt. Nur wenn man nichts mehr fühlt, sei es gefährlich. Anne wunderte sich etwas, weil sie ausgerechnet jetzt daran denken musste. »Na, jetzt ist sie ja wieder aufgewacht.« Die Stimme schien aus dem Nichts zu kommen. Sie klang merkwürdig hohl und die Worte hallten leicht nach. Ein leichter Schauer lief über ihren Körper und Anne bekam eine Gänsehaut. Sie wollte sehen, wer das gesagt hatte, ließ es aber sofort sein, als ein stechender Schmerz in ihrem Nacken explodierte. Stattdessen fragte sie, wer ist da? Keine Antwort. »Hallo?« versuchte sie es etwas lauter. »Ich hab Sie doch gehört. Bitte sagen Sie etwas. Mir tut alles so weh.« »Hat die mich gehört?« murmelte die Stimme überrascht und dann, »Quatsch, war bestimmt wer auf dem Flur, den sie gehört hat.« Anne zögerte, wer war das? Konnte der Mann sie nicht sehen oder hörte er einfach nur schlecht? Sie lag doch hier. »Doch, ich habe sie gehört«, flüsterte sie erschöpft. Sie spürte, wie die Müdigkeit in ihr aufstieg und es immer schwerer wurde, die Augen offen zu halten. »Ist nicht wahr«, hörte sie den Mann sagen, und wenige Augenblicke später erschien eine durchsichtige Gestalt an ihrem Bett. »Kannst du mich auch sehen?« Anne blinzelte und kämpfte weiter mit ihrer Müdigkeit. »Ja«, sie strengte ihre Augen an, »aber nicht richtig, sie wirken so verschwommen.« »Na, ist ja ein Ding.« »Anne, richtig?« Anne nickte vorsichtig. »Ich bin Kakko«, sagte der Mann fröhlich. Ein seltsamer Name, dachte Anne und fragte, »was ist passiert?« »Keine Ahnung, war wohl ein heftiger Unfall. Greta hat mir nur gesagt, dass ich auf dich aufpassen soll, falls du drauf gehst.« »Was?« Anne stutzte und riss entsetzt die Augen auf. Ihre Müdigkeit war plötzlich wie weggeblasen. Hatte mir der Mann das eben wirklich gesagt? »Na, du weißt schon, druff gehen, den Löffel abgeben, über den Jordan gehen, abnippeln.« Anne bekam Angst. »Sind Sie nicht ganz dicht? Was sind Sie denn für ein Arzt?« Pure Verzweiflung machte sich in ihr breit. Da lag sie hier wehrlos und ohne zu wissen, was genau hier passierte, und ein verrückter Doktor schien darauf zu warten, dass sie sterben würde. »Bin doch kein Arzt!« Jetzt bekam Anne langsam Panik. Sie hätte geschrien, wenn nicht ihr Hals so schmerzen würde. Stattdessen fragte sie ängstlich und voller Verzweiflung, »Was, wie sind Sie dann?« »Naja, ich bin Kakko.« Bittere Tränen rannen Anne aus den Augen und sie schluchzte heftig. Das musste ein Albtraum sein, das konnte unmöglich wirklich passieren. Sie hörte, wie der seltsame Mann plötzlich nervös zu werden schien und er hastig plapperte. »Na, na, nicht wahren, ich hol Greta. Moment, Kakko?« Anne sah, wie eine kleine Frau in Schwesternkleidung den Raum betrat und vorwurfsvoll den seltsamen Mann ansah. »Kannst du mir mal sagen, was du da machst?« rief sie wütend. »Ich stotterte Kakko. »Was, hörte Anne die Frau sagen. »Naja, sie sieht und hört mich«, entgegnete Kakko völlig nervös und aufgeregt. »Blödsinn, macht das du. Sind Sie ein Arzt?« fragte Anne nochmal leise. Sofort hörte die Frau auf, mit Kakko zu reden und kam zu ihr hinüber. Dann beugte sie sich etwas über das Bett, damit Anne sie besser sehen konnte, und sagte, »Hallo Anne, du bist ja aufgewacht.« Die Augen der Frau strahlten freudig, als sie das sagte. »Es ist wichtig, dass du noch liegen bleibst und dich so wenig wie möglich bewegst.« Die Frau sah über Anne hinweg auf die Geräte, dann nickte sie zufrieden. »Sieht wirklich gut aus heute. Ich bin Schwester Greta«, fügte sie hinzu. Anne beruhigte sich etwas. Die Frau schien zu wissen, was sie da tat. Sie ignorierte einen stechenden Schmerz in ihrer Brust und fragte, »Muss ich sterben?« Greta sah das Mädchen entsetzt an. »Immer mit der Ruhe, Kleines. Ich stand eine Weile sehr schlecht um dich, das ist wahr. So wie es jetzt aussieht, haben sich deine Werte aber wieder erholt. Von Sterben kann vorerst keine Rede sein.« Anne sah Greta zweifelnd an. Sie hatte das Gefühl, die Schwester wollte sie nur beruhigen. »Der Mann dort, er sagte aber etwas anderes. Er wollte warten, bis ich sterbe.« Gretas Kopf zuckte zurück. Prüfend sah sie Anne an und fragte, »Welcher Mann?« »Er sagt, er heißt Kakko«, antwortete Anne. »Er steht doch direkt neben ihm.« Greta sah abwechselnd zu Kakko und zu Anne. Es schien sie schwer zu beschäftigen, dass Anne Kakko sah, und es dauerte eine Weile, bis sie wieder etwas sagte. Kakko neben ihr grinste. Was habe ich gesagt? Oh, ich verstehe, hauchte Greta, und ihre Stimme verriet das genaue Gegenteil. Also, das ist ungewöhnlich, äußerst ungewöhnlich. Dann schien Greta angestrengt über etwas nachzudenken und sagte zu Kakko, hol doch bitte mal Muffel her. Kakko nickte und ehe sich Anne versah, war er einfach so verschwunden. Einen kurzen Augenblick später war er schon wieder da und neben ihm stand ein etwas kleinerer Mann, genauso durchsichtig, nur etwas dicker und trauriger als Kakko. Die Augen des Mannes sahen mürrisch auf den Boden und er murmelte, ah, warum kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Seine Stimme klang, als würde sie die Last der ganzen Welt tragen. Habe ich es nicht schon schwer genug? Kann ich leben? Kann ich sterben? Und immer heißt es, tu dies, tu das. Greta ignorierte diese kleine Ansprache und deutete auf den Mann. Hörst du den auch? Anne, die nicht verstand, worauf das alles hinauslief, nickte nur. Kannst wieder gehen, Muffel, dankeschön, sagte sie freundlich zu dem kleinen Dicken. Habe ich mir gedacht, murmelte der daraufhin. Wegen nichts und wieder nichts, immer dasselbe, als wäre man als Toter nicht schon genug bestraft. Dann verschwand er so plötzlich, wie er gekommen war. Also gut, kleines Mädchen. Greta richtete sich auf und streckte sich etwas. An dir ist wohl mehr dran, als ich gedacht habe. Anne ahnte längst, dass etwas nicht stimmte. Nur war sie sich nicht sicher. Sie beschloss es einfach anzusprechen, auch wenn es noch so verrückt klang. Das sind Geister, oder? Ja, das sind sie, sagte Greta ruhig und berührte sanft ihre Hand. Du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. Kakus war etwas ungehobelt, aber im Grunde genommen kein schlechter Kerl. Neben ihr ließ der Geist ein empörtes Schnauben hören. Greta ging nicht weiter darauf ein und fuhr fort. Im Moment ist es das einzig Wichtige, dass du wieder gesund wirst. Anne war alles andere als beruhigt. Sie sah Geister und war in einem Krankenhaus. Was war nur geschehen? Und dann war da noch dieses seltsame Gefühl der Leere in ihr. Hier musste etwas Schlimmes geschehen sein. Sie wollte Greta fragen. Die Krankenschwester würde wissen, warum sie hier war. Anne öffnete den Mund. Warum? Psst, unterbrach Greta sie sanft. Erst schlafen. Du musst zu Kräften kommen. Die Müdigkeit, die sie zurückgedrängt hatte, stürzte mit einem Mal wieder über sie herein und eine angenehme, wohlige Wärme erfüllte ihren Körper. Der Schmerz verschwand und alles wurde dunkel. Schlaf. Als Anne wieder erwachte, war es später Nachmittag. Es war Ende Oktober und am Himmel sah sie die letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Das Nachtlicht war bereits angeschaltet und tauchte den Raum in ein warmes, gedämpftes Licht. Sie wusste nicht, wie lange sie geschlafen hatte, und sie brauchte einen kurzen Moment, um sich wieder zu erinnern. Vorsichtig hob sie den Kopf und ignorierte den leichten Schmerz in ihrem Nacken. Sie fühlte sich etwas besser. Die Schmerzen waren nicht mehr ganz so schlimm. Auf einem Stuhl an einem Tisch in der Ecke saß Kakko. Er schien zu schlafen, wenn das bei Geistern überhaupt möglich war. Sein leises Schnarchen klang tief und ruhig. Anne wunderte sich immer noch über diesen seltsamen Kerl, der sie so erschreckt hatte. Aber Greta hatte recht behalten. Er schien wirklich nett zu sein. War er die ganze Zeit bei ihr geblieben? Warum nur? Sie vermisste plötzlich ihre Mutter, wie es ihr wohl ging. Sie machte sich Sorgen. Als sie das letzte Mal aufgewacht war, hatte Greta gar nichts gesagt. Wahrscheinlich wollte sie sie schon. Anne beschloss, Greta zu fragen, wenn sie wiederkam. Als hätte Greta sie gehört, betrat sie kurz darauf das Zimmer. Sie gab sich sichtlich Mühe, leise zu sein, in der Annahme, Anne würde noch schlafen. Ein leises Schnauben verriet, dass sie sich über den schlafenden Kakko ärgerte, der ihre Ankunft nicht einmal bemerkte. Gretas Blick fiel auf Anne und ihre Miene erhellte sich. Schnell kam sie herüber und kontrollierte die Werte an den Geräten. Sie schien zufrieden zu sein. »Schön, dass du wach bist«, sagte sie freundlich. »Wie es aussieht, hast du das Schlimmste überstanden.« Die Worte beruhigten Anne. »Wie lange habe ich geschlafen?«, fragte Anne, die noch immer nicht wusste, wie lange sie weg gewesen war. »Zwei Tage. Tief und fest wie ein Stein. Heute ist...« »Ah, Schwester Greta«, wurden sie plötzlich unterbrochen. Ein großer Mann in weißem Kittel trat herein, ohne den Kopf zu heben. Konzentriert studierte er ein paar Papiere, ohne Anne auch nur im geringsten wahrzunehmen, sei auf die Zahlen an den Geräten. Wunderbar. Seine Stimme klang gelassen, ohne wirkliche Anteilnahme. Die reinste Konzentration. Wie ich sehe, ist die Kleine über den Berg, dürfte bald aufwachen. Zweifellos ein Arzt, dachte Anne und sah Greta fragend an. Sie fühlte ihre Hand, die sie am Arm streichelte. Gerade so, als würde sie sich für das unhöfliche Verhalten des Arztes entschuldigen. »Dr. Schwanstedt, ich«, begann Greta. Der Arzt winkte ab. Er notierte sich gerade etwas auf seinen Papieren. Als er fertig war, sagte er in seinem neutralen, professionellen Ton, Stellen Sie schnellstmöglich sicher, dass die Patientin psychologische Betreuung nach dem Erwachen bekommt. Es wird für Sie nicht einfach sein, den Tod Ihrer Eltern zu verkraften. Was? Anne stockte der Atem. Es fühlte sich an, als griffe eine kalte Hand ihr Herz und drücke zu. Sie sah panisch auf Greta, die schmerzvoll die Augen schloss. Selbst der Arzt erschrak und sah fassungslos Anne an. Schwester, Sie sollten mich doch informieren, wenn die Patientin aufwacht. Sein Ton war vorwurfsvoll und anscheinend gab er Greta die Schuld für seine Unhöflichkeit. Gretas Mundwinkel zuckten wütend. Sie richtete sich auf und stellte sich drohend vor den Arzt. Ihre Stimme hätte selbst Berge zum Einstürzen gebracht, als sie den Arzt anbrüllte. Wenn Sie mich hätten ausreden lassen oder wenigstens das Mädchen angesehen hätten, wäre das nicht passiert. Raus! Wütend hob sie die Hand und deutete auf die Tür. »Sagen Sie mal, wir reden«, stotterte der Arzt, und man sah jetzt deutlich, wie peinlich ihm die ganze Situation war. Greta ließ ihn nicht ausreden. »Verschwinden Sie sofort!« Dr. Schwanstedt wurde blass. Nervös stammelte er ein paar Entschuldigungen und stolperte da hastig aus dem Zimmer. Anne konnte es nicht fassen, was sie da eben gehört hatte. War das eben wirklich passiert? Die Welt schien sich plötzlich aus den Angeln zu heben. Ihr wurde schwindlig und sie hatte Mühe, sich nicht zu übergeben. Ihre Eltern tot? Nein, das durfte nicht wahr sein. Das konnte nicht wahr sein. Tränen rannen wie Sturzbäche an ihrem Gesicht herunter und sie begann heftig zu schluchzen. Was sollte sie denn jetzt tun? Wer würde jetzt für sie sorgen? Ihr Hals war wie zugeschnürt und sie hatte Mühe, Luft zu holen. Das Piepen der Maschine nahm eine bedrohliche Geschwindigkeit an. Sie wollte schreien, wollte etwas sagen, aber kein Ton verließ ihre Lippen. »Es tut mir so leid«, Gretas Stimme klang belegt und Anne sah, dass auch sie um Fassung kämpfte. »Dieser dumme, dumme Mann!« »Wie?« Anne war überrascht, wie klar und deutlich das Wort ihre Lippen verließ. Greta ergriff fest ihre Hand und erklärte, »Sie haben den Unfall nicht überlebt. Sie starben hier im Krankenhaus vor fast 2 Wochen.« »2 Wochen? Warum hatte Greta es ihr nicht gleich gesagt?« Anne war wütend. »Wie konnte sie nur? Aber ich war doch schon mal wach. Wieso haben Sie nichts gesagt?« Die Wut hielt nicht lange an. Anne war zu verzweifelt. »Warum haben Sie nichts gesagt?« seufzte sie unter Tränen. Greta sah sie verzweifelt an. »Ich wollte es dir sagen, sobald du über den Berg bist.« Anne wollte etwas erwidern, aber der dicke Kloß in ihrem Hals ließ es nicht zu. Dann erinnerte sie sich. Sie sah plötzlich ihre Eltern, wie sie zusammen im Auto fuhren. Alle hatten geschwiegen. Ihre Mutter hatte geweint. Anne erinnerte sich, wie traurig sie gewesen war. Wieder sah sie ihren Bruder, wie er tot im Bett lag, gestorben im Schlaf. Sie hatte geschrien und gefleht, er möge wieder aufwachen. Sie wollte es nicht wahrhaben. Sie sah das Auto, welches sie zu schnell überholte, hörte den Schrei ihres Vaters, als sie von der Straße gedrängt wurden, und sah die weit aufgerissenen Augen ihrer Mutter. »Ich erinnere mich«, schluchzte sie, und die Tränen wollten nicht aufhören zu fließen. Greta hatte ein Taschentuch genommen und tupfte sanft ihr Gesicht ab. »Hast du Verwandte, die wir benachrichtigen können?«, fragte sie leise. Anne schüttelte den Kopf. Da war niemand mehr. Ihre Eltern hatten keine Geschwister und die Großeltern waren schon lange tot. Eine Oma hatte sie noch kennengelernt, aber da ging sie noch in den Kindergarten. Es war keiner mehr da, der sie in den Arm nehmen konnte, der sie tröstete oder ins Bett bringen würde. Niemand mehr, der mit ihr lachte, wenn sie fröhlich war. Das vertraute Zuhause gab es nicht mehr. Die Welt war fremd und kalt geworden. Dunkelheit legte sich über Anne wie ein schwarzer Vorhang. Vergessen.